Fernere Beiträge Wichtels wurden denn nun auch von der Schriftleitung brav und folgsam abgelehnt, und der Mann, der mit Recht von der ungeheuren Bedeutsamkeit seiner Eröffnungen überzeugt war, sah sich gezwungen, anderweitig nach Veröffentlichungsmöglichkeiten Ausschau zu halten. Dass die Societas Jesu selber ein Geheimbund und mit allen psychagogischen Kniffen beinahe ebenso vertraut wie die Freimaurerei, einen Bundesgenossen in ihrem erbitterten Kampfe gegen jenen geheimen Konkurrenten um die Weltherrschaft mit offenen Armen aufnahm, jenen Konkurrenten, der im letzten Jahrhundert einen so ungeheuren Vorsprung gewonnen hatte, ist mehr als begreiflich. Und so sehen wir denn aufgrund der oben angedeuteten und nunmehr Schlag auf Schlag einsetzenden Manöver Herrn Dr. Friedrich Wichtel, den alldeutschen Mann, den Protestanten, im katholischen Lager als treuesten Parteigänger aufgenommen, und gar bald wissen die pfiffigen Patres von der Gesellschaft Jesu, die gute Konjunktur benutzend, sich von allen alten Sünden reinzuwaschen, indem sie sie via Wichtel den ohnehin schwer belasteten Freimaurern auch noch aufhalsen. Für jene historisch nicht bewanderten Leser, die heute, wo die Macht der Jesuiten stark in den Hintergrund gerückt zu sein scheint, dank der unendlich gefahrdrohender, näher gerückten Weltherrschaftspläne Zions, sei auf den Grafen Paul Hönsbruch hingewiesen, der mit seinem Werke 14 Jahre Jesuit nicht nur im ersten Teile ein erschütterndes Denkmal mit seinem eigenen Leben dafür aufgestellt hat, dass deutscher Geist und deutsche Struktur unvereinbar sind und bleiben mit der Entichung und Seelenvergewaltigung jenes Geheimbundes, sondern der auch im zweiten Teile in einer grandiosen historischen Übersicht die weltbeherrschende Macht, die Sünden und Verbrechen dieses Ordens für alle Zeit in nicht mehr zu vertuschender Gründlichkeit dem deutschen Volke entschleiert hat. Und so sehen wir denn diesen Mann als Verfechter der Rückkehr der Habsburger, als Freund der Jesuiten eine geänderte Tätigkeit entfalten, bei der es nur fraglich ist, ob er den Protestantismus in der Reichspost und die großdeutsche Gesinnung im Volkssturm besser zur Geltung bringt oder umgekehrt. Die Reichspost ist das Wiener Organ der klerikalen Partei, erstrebt die Wiederaufrichtung der Habsburger Monarchie und steht dem deutschen Protestantismus, dem Ketzertum, in Todfeindschaft gegenüber. Der Volkssturm ist ein Wochenblättchen, welches blindwütigen Antisemitismus predigt und entweder so dumm oder so verlogen ist, seinen gutgläubigen Lesern einzureden, dass es die Vernichtung der jüdischen Weltherrschaft mit Hilfe des Hauses Habsburg anstrebe. Recht unterhaltlich verlief die Beziehung zum Verfasser dieses Buches, als er dem Blatte in Anbetracht der judenfeindlichen Richtung sein Flugblatt »Wenn die Not am höchsten« zur Verfügung stellte. Da wurde, um seine Gesinnung zu erproben, als Vertreter dieses katholisch-antisemitischen Organes ein getaufter Jude ihm ins Haus geschickt, der, nachdem die Versuche, den Verfasser in dieses Lager des deutschen Hasses hinüberzuziehen, misslungen waren, begreiflicherweise als erbitterter Gegner von dannen ging. Und während das Organ eben noch an den Verfasser mit Vortragsvorschlägen herangetreten war, erschien nunmehr eine Aufsatzserie »Der böse Geist im schlechten Blute«, mit welch furchtbarer Umschreibung der tief getroffene Verfasser sich vor der christkatholischen Welt nunmehr stigmatisiert sah. Ein anderer bedeutsamer Beitrag zur Ergründung der katholisch-jüdischen Allianz ist die neuartige Stellungnahme zu kommunistischen Ideen, die von Elementen, die der geheimen Rompolitik sehr nahe stehen, in diesem Jahre propagiert wurde. Recht befremdlich wirkt es da zu sehen, wie höhere Geistliche, die ihr Leben lang Thron und Altar in gleicher Weise zu schützen gewohnt waren, ja die heute noch nichts eifriger bestreben, als den gestürzten Habsburger Thron wieder aufzurichten, die einen mit Hinweis auf das Urchristentum, die anderen in Rückerinnerung an persönliche Erlebnisse in Russland, in höchst sonderbarer Weise dem Kommunismus, ja sogar dem Bolschewismus das Wort reden. Wie ist dies wohl zu erklären? Wie kommt der Glanz des Krummstabes in diese trübe Hütte der proletarischen Diktatur? Einfach genug für denjenigen, der Roms und Zions Pläne hinter der Fassadenpolitik äußerer Feindschaft zu erschauen lernte. Rom weiß ja, dass bei aller Hoffnung auf ein glühendes Wiederaufleben katholischen Empfindens die Zeit der Religionskriege vorüber ist und dass es denn doch nicht mehr möglich wäre, den deutschen Katholiken gegen den protestantischen Bruder zu offener Feldschlacht aufzuschüren, mag es auch gelingen, den Hass gegen den Ketzer, den Herzen der Strenggläubigen wieder einzuimpfen. So ist denn dieser hartköpfige Protestantismus mit seiner fluchwürdigen Selbstherrlichkeit des Gedankens, mit seinem aufrechten Menschentum das tödlich gehasste Hindernis zu inbrünstig ersehnter Wiederaufrichtung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. In dem Ingrimm, in der Verzweiflung ob dieses qualvoll hartnäckigen Hindernisses, hält Rom sehnsüchtige Umschau nach Helfern zur Vernichtung des deutschen Menschen, der nun einmal im Protestantismus am lebendigsten zum Ausdruck kommt. Da aber bietet Zion die heimliche Hilfe. Zion, das im Grunde ein gleiches Ziel verfolgt wie Rom, wenngleich das Endziel ein grundverschiedenes ist. Der Bolschewismus aber, wir alle wissen es und Rom weiß es so gut wie irgendeiner, ist die furchtbare Waffe, mit der Zion dem deutschen Menschen den endgültigen Todesstoß zu versetzen gedenkt. Wäre es da nicht prächtig, sich mit dem altbewährten Feinde zu einen, dem deutschen Volke den Bolschewismus aufs Wärmste anzuempfehlen und Zion die ungestörte Vernichtung des protestantischen Norddeutschlands zuzusichern, wenn dieses nur dagegen verspricht, den katholischen Süden ungeschoren der römischen Oberhoheit zu überlassen? Zion aber hinwiederum kann verschmitzten Grinsens und in aller Seelenruhe auf dies Bündnis eingehen. Weiß es doch nur allzu gut, ist der deutsche Mensch einmal vernichtet, dann wird Rom selbst, das heute schon mit Zions Abgesandten wohl durchsetzte, dem Allverschlinger Zion mit spielender Leichtigkeit zur Beute fallen. Und so können wir denn das Furchtbare beobachten, dass die Machtbegierde Roms derart verblendend auf seine fanatischen Vorkämpfer einwirkt, dass sie, die es wagen, die Stellvertreter Christi auf Erden für sich in Anspruch zu nehmen, wenn es gilt, dem Ketzer zu Leibe zu rücken, mit dem Antichrist selbst das fluchwürdigste Bündnis schließen. So aber kann derjenige, der in die Geheimpolitik, in die wahren Zusammenhänge des Weltgeschehens hineinzuschauen erlernt hat, mit aller Bestimmtheit prophezeien, gelingt es dem deutschen Menschen des nordischen Deutschlands nicht, im deutschen Stammesbruder katholischen Bekenntnisses das Gefühl der untrennbaren Zusammengehörigkeit, die Sehnsucht nach dem untrennbar einem deutschen Reichsgedanken jenseits des Wahnwitzes konfessioneller Verhetzung aufzuerwecken, dann ist der deutsche Mensch Roms und Zions Vernichtungswillen wehrlos preisgegeben, dem Untergange geweiht. Dann haben wir die drei Widersacher derart anzusprechen. Zion, den ewig gleichen Weltbetrüger unveränderlicher Veränderlichkeit, Deutschland, das ewig Betrogene, das die wahren Feinde richtig zu erkennen, nimmer befähigt scheint, und Rom, dem betrogenen Betrüger, der zum Lohn und zur Vergeltung für das fluchwürdigste aller Bündnisse zu guter Letzt dem unbarmherzigen Allvernichter anheimfallen wird.